Paul Tempel und der Fall Konrad von Francis Durbridge. Zigarre anbieten, Olesberg? Nein, vielen Dank, Mr. Was, Tempel. Zu trinken? Auch nicht, nein. Vielleicht später, im Moment nicht. Na schön. Also, aus Gräfin Decker haben Sie noch nichts rauskriegen können. Nein, sie ist noch zu schwach dazu. Aber ich bin überzeugt davon, der Anschlag auf die Gräfin und der Mord an Gerda Hollmann, ich glaube, das hängt alles sehr eng zusammen. Hm. Ist interessant, dass Sie das sagen, Olesberg, sehr interessant. Wieso glauben Sie denn nicht, dass da irgendwelche Zusammenhänge bestehen? Doch, das glaube ich schon, aber ich wollte es Ihnen gegenüber nicht erwähnen, bevor Sie die anderen Möglichkeiten untersucht hatten. Ach so, ich verstehe Sie schon. Sagen Sie, haben Sie was Neues über Gerda Hollmann gehört? Ja, wir haben ihr Zimmer in Garmisch durchsucht und da haben wir überall Bilder von diesem Schriftsteller gefunden, von Elliot France. Ach. Es waren meistens Ausschnitte aus Zeitschriften, aus Deutschen und Französischen. Das ist interessant. Und, Sie glauben also, dass Gerda mit ihm befreundet war? Tja, sie hatte jedenfalls viele seiner Romane im Zimmer und auch ein Album mit lauter Zeitungsausschnitten von ihm. Na, so fügt sich langsam eins zum anderen. Ja, finden Sie? Oh, ich finde schon. Wie wär's denn jetzt mit einem kleinen Whisky? Aber einen ganz kleinen, bitte nur. Na, fein. So. Danke genug, bitte. Danke. Vielen Dank. Haben Sie schon jemand von Scotland Yard gesehen? Ja, Inspektor Fosper war so freundlich und hat mich am Flugplatz abgeholt. Ach, das ist gut. Das ist ein netter Kerl, nicht wahr? Und sehr tüchtig. Unterschätzen Sie den nicht, Olesberg? Ich wüsste nicht, warum ich ihn unterschätzen sollte. Nein, ich wollte nichts behaupten. Ja, na jedenfalls hier. Hier ist Ihr Whisky. Ja, vielen Dank. Prost. Auf Ihre Gesundheit, Mr. Temple. Also, und auf die Ihre, Olesberg. Danke. Der Inspektor hat mir auch erzählt, was Ihnen mit dem Auto passiert ist, mit diesem sogenannten Captain Smith. Ja, ist Ihnen der schon mal über den Weg gelaufen? Ich weiß es nicht, aber es ist möglich. Ich müsste erst die Fotografie sehen. Sagen Sie, warum sind Sie denn eigentlich ausgestiegen? Wie sind Sie draufgekommen? Was hat Ihren Verdacht erregt? Vielleicht bloß eine Intuition. Ach so. Ich sag's ja immer, Intuitionen sind besser als 1000 Beweise. Ja, da gibt Ihnen meine Frau bestimmt recht. Ja. Noch einen kleinen? Nein, vielen Dank. Danke, nicht mehr. Hat irgendjemand sonst außer Ihnen heute noch die Gräfin besucht? Ja, Mr. France und Mrs. Weldon sind bei ihr gewesen, soviel ich weiß. Ach. Sie kamen übrigens mit dem gleichen Flugzeug wie ich heute Morgen. Die war natürlich ganz fassungslos, wie ich Ihnen von dem Anschlag auf die Gräfin erzählt habe. Hm. Und da wollten Sie sie unbedingt besuchen. So. Ich wollte Sie da noch was anders fragen, Olesberg. Ja. Was war's noch? Ach so, ja, über Fritz Günther und seine Frau. Den Hotelier in Oberammergau. Ja. Ist Ihnen da irgendwas bekannt über diese beiden? Nichts Neues, nur das, was Sie schon wissen. Günther war früher Schauspieler, glaube ich, und den Geschäftssinn, meine ich, hat seine Frau. Ich glaube, sie führt das Hotel. Ja, das kam mir auch so vor. Hm. Ja. Übrigens, Mr. Temple, in der Sache Gerda Hollmann wollte ich Ihnen noch was sagen. Ja? Wir haben verschiedene Untersuchungen an der Leiche durchführen lassen und haben festgestellt, dass das Mädchen Rauschgift genommen hat, gewohnheitsmäßig. Heroin? Ja, Heroin. Überrascht Sie das gar nicht? Eigentlich nicht, Olesberg. Haben Sie Grund anzunehmen, dass es da so irgendwas gibt wie eine Organisation für Rauschgiftschmuggel in Bayern? Ja, wir haben seit einiger Zeit einen nicht ganz unberechtigten Verdacht, glaube ich. Ah? Aber wie kommen Sie darauf? Nun, weil ich festgestellt habe, dass diese June Jackson auch Rauschgift genommen hat. Ach was, June Jackson, die junge Amerikanerin, die auch aus dem Internat verschwunden ist. Ja, ich habe sie auf den Kopf zugesagt und sie hat schließlich sich dazu überreden lassen, nach Hause zu fahren. Aha, so war das also. Ich danke für die Aufklärung, Mr. Temple. So fügt sich also langsam eins zum anderen, nicht wahr? Nicht wahr? Ja. Inspektor Fosper hat mir übrigens auch erzählt, dass Sie heute mit Betty Conrad gesprochen haben. Ja, heute Morgen. Ja, und was hatten Sie für einen Eindruck? Wie war sie? Schwierig, äußerst schwierig. Sie weigert sich einfach zu reden. Naja, das wird sich wieder geben. Möglich, ja. Sie hat aber einen ziemlichen Dickkopf und ich bezweifle, dass... Entschuldigen Sie mal. Bitte. Hallo, Tempel hier? Hier ist Dr. Konrad. Ah, Doktor. Ja, ich bin höchst beunruhigt über Betty. Sie ist noch nicht nach Hause gekommen. Ach, merkwürdig. Hier ist sie doch um 12 Uhr weggegangen. Um 12 Uhr? Das ist aber eigenartig. Das verstehe ich überhaupt nicht. Hören Sie, Doktor, machen Sie sich doch keine Sorgen. Warten Sie bis 8 Uhr. Wenn sie dann noch nicht da ist, dann rufen Sie mich wieder an. Ja, wenn Sie meinen... Sind Sie gestern Abend, ist sie auch erst ziemlich spät nach Hause gekommen. Ja, gewiss, aber... Ja, na schön. Also, ich rufe Sie später wieder an. Schönen Dank. Schön, Doktor. Wiederhören. Wiederhören. Betty Konrad ist anscheinend wieder verschwunden. Ach was, das ist aber eigenartig. Tja. Na, wir haben ja heute Abend eine Konferenz zusammen, nicht wahr? In Scotland Yard. Ja, um 6 Uhr. Kommen Sie denn auch? Sir Graham hat mich dazu gebeten, aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Hoffentlich schaffen Sie es. Schließlich waren Sie es ja, den Gräfin Decker kurz vor dem Anschlag angerufen hat, nicht? Naja, ich werde es auch versuchen. Tja, ich muss wieder weiter. Vielen Dank für den Whisky, Mr. Temple. Auf Wiedersehen, Olesberg. Wiedersehen. Also vielleicht sehen wir uns dann heute Abend nochmal in Scotland Yard. Ja. Ah, Temple, guten Abend. Treten Sie ein. Sie haben mich hierher bestellt, Sir Graham? Ja, aber die Konferenz ist in Vospers Büro. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Ah. Ich dachte, wir könnten zusammen hinuntergehen. Ja, wer ist denn sonst noch dabei? Ulesberg, Mrs. Welton, Elliot Franz. Ah, das ist ja eine richtige Versammlung. Ja, ja. Aber vorher wollte ich Ihnen noch sagen, Temple, dass wir uns inzwischen mit diesem Smith beschäftigt haben. Vosper hatte recht. Er ist unter einer ganzen Reihe von falschen Namen tätig. Wir fahnden schon seit Monaten nach ihm. Und der Ausstellungsraum für seine Autos? Naja, das war natürlich reine Erfindung. Dort kennt ihn kein Mensch. Wir glauben übrigens, dass Smith auch für den Dale Black-Mord verantwortlich ist. Wer ist Dale Black? Naja, der tote Mann, den Sie in dem Haus in Datchet gefunden haben. Naja, kurz vor Ihrer Abreise nach Deutschland. Ach so, ja, richtig. Von der FBI haben wir erfahren, dass dieser Black in den Tennessee-Rauschgift-Skandal verwickelt war. In England war er mit einem falschen Pass. Ein Komplize von Smith also? Ja, das nehmen wir an. Das nehmen wir an. Also scheinbar sind die beiden sich schwer in die Haare geraten. Aber das werden wir ja alles erfahren, wenn wir erst diesen Smith mal haben. Wenn, Sir Graham? Oh, keine Angst, Temple. Den fassen wir schon. Tja, kommen Sie. Die anderen warten sicher schon auf uns. Gehen wir. Bitte schön. Na, bitte. Ah, guten Abend, Temple. Sie kennen natürlich Ulesberg, vermutlich auch Mrs. Welton. Ja, so, wir kennen uns. Guten Abend. Guten Abend. Bitte schön, meine Herrschaft, wollen Sie nicht Platz danke nehmen? Danke. Danke schön. Ja, ich glaube, es wäre das Beste, Sir Graham, wenn Mr. Temple unseren Besuchern die Ereignisse von gestern Abend schildern würde. Dann haben wir einmal eine Grundlage. Naja, das ist schnell getan. Also ich bekam gestern Abend einen Anruf von Gräfin Decker, spät abends, und sie bat mich um meinen Besuch im Coronet Hotel in Bloom. Bei meiner Ankunft entdeckte ich, dass jemand... den Versuch gemacht hatte, sie zu erschießen. Und dass man sie gerade ins Krankenhaus überführen wollte. Können Sie uns etwas mehr über dieses Telefongespräch sagen? Na, also, sie war äußerst erregt am Telefon und sagte, sie sei extra nach London gekommen, um mir etwas über den Konrad-Fall mitzuteilen. Natürlich habe ich mich dann gleich mit ihr verabredet. Ja. Hat sie einen Namen erwähnt, Temple? Irgendeinen bestimmten Namen? Ja. Sie hat Mr. Franz erwähnt. Was hat sie denn gesagt? Raus damit, Temple, sagen Sie es. Was hat sie über mich gesagt? Ja, ich hatte den Eindruck, sie war nicht sehr gut, auf Sie zu sprechen, Mr. Franz. So. Ja, das kann schon stimmen. Wir hatten uns gestritten. Das will ich gar nicht leugnen. Sie ist höchst aufgebracht aus dem Haus gegangen, aber dass sie gleich bis nach London wollte, davon hatte ich wirklich nicht die geringste Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wer ihr ans Leben wollte? Nein, nicht die leiseste. Sie sagen, das Coronet Hotel ist in Bloomsbury. Das ist ja merkwürdig, wie sie wohl gerade auf diese Gegend kam. War sie unter ihrem richtigen Namen im Hotel eingetragen? Nur als Mrs. Decker. Ja, das ist so ziemlich alles, was ich zu sagen hätte. Außer, dass sie mich kurz bevor sie das Bewusstsein verlor, noch vor einem Captain Smith gewarnt hat. Captain Smith? Mhm. Wissen Sie etwas über diesen Captain Smith? Mr. Franz? Nein, ich habe noch nie von ihm gehört. Und Sie auch nicht, Mrs. Weldon? Nein, ich auch nicht. Die Kugel, die die Gräfin verwundet hat, wurde aus einer P-38 abgefeuert. Das ist ein ehemaliger deutscher Armeerevolver. Mhm. Haben Sie je einen gesehen? Ich? Nein, bestimmt noch nie. Ja, ich kenne die P-38 natürlich schon, aber ich besitze keinen Inspektor, wenn Sie das meinen. Ja, und glauben Sie denn, dass der Anschlag von diesem Smith verübt worden ist? Ja, das wissen wir nicht, Mrs. Weldon. Aber wir haben den Verdacht. Wir fahnden nach Smith schon seit längerer Zeit wegen einiger anderer Verbrechen. Nein. Darf ich Sie fragen, Mrs. Weldon, warum Sie in London sind? Ja, Mr. Temple, als ich hörte, dass Elsa im Sterben liegt, wollte ich doch natürlich sofort zu ihr. Sie ist seit langer Zeit eine meiner besten Freundinnen. War es bei Ihnen derselbe Grund, Mr. Franz? Ich war selbstverständlich in größter Sorge um Elsa. Wir leben zusammen, wir sind seit Jahren sehr eng befreundet. Aber Sie hatten sich überworfen. Ach Gott, na hören Sie, ein Streit kommt eben einmal vor, selbst unter den besten Freunden. Worüber haben Sie sich gestritten? Über Betty Conrad? Ach, warum sollten wir uns über Betty Conrad streiten? Weil Betty sehr für Sie geschwärmt hat und ich könnte mir denken... Ach Gott, eine Backfischschwärmerei, das habe ich doch nie ernst genommen. Aber Gräfin Decker vielleicht? Ja, vielleicht. Ja, aber du willst doch nicht im Ernst behaupten, Elliot, dass Elsa geglaubt hat, Betty sei in dich verliebt? Ich behaupte gar nichts. Mr. Temple stellt diese Behauptungen auf. Herein. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Sir, aber ich habe eine dringende Nachricht. Danke, Sergeant. Geben Sie hier. Eine Nachricht aus dem Krankenhaus. Gräfin Decker ist wieder bei Bewusstsein. Ach. Sie möchte Mr. Franz sprechen. Ja, ich gehe sofort hin. Bitte, kann ich mitkommen, Elliot? Ja, natürlich. Ah, Sie können einen Wagen von uns bekommen. Nein, danke, nicht nötig. Wir bekommen bestimmt ein Taxi. Ich muss darauf bestehen, dass einer von meinen Leuten Sie begleitet. Falls es Gräfin Decker wesentlich besser geht, will sie vielleicht etwas zu Protokoll geben. Ja, ja. Ach ja, natürlich. Daran hatte ich nicht gedacht. Also, dann auf Wiedersehen. Wir sehen uns ja nachher nochmal. Wissen Sie, was ich glaube? Elliot Franz ist nicht ganz offen zu uns. Ja, glaube ich auch. Haben Sie den Eindruck, das Mädchen war wirklich, wie man so sagt, verknallt in ihn? Ja. Hatten Sie diesen Eindruck auch, Tempel, als Betty heute Morgen bei Ihnen war? Also da hat sie mir überhaupt nichts gesagt. Ich habe Franz natürlich erwähnt, aber sie schwieg wie das Grab. Übrigens, Tempel, wissen Sie inzwischen, wo sie geblieben ist? Wieso? Was meinen Sie damit? Ja, sie ist doch... Ihr Vater hat mich vorhin angerufen. Sie ist offenbar noch immer nicht nach Hause gekommen. Ah. Aber Sie kennen ja diese jungen Mädchen, Sir Graham. Wahrscheinlich ist sie jetzt schon wieder da. Ne? Also vor einer Viertelstunde war sie es noch nicht. Und woher wissen Sie das? Dr. Conrad hat mich auch angerufen. Sie sollten besser auf Ihre Gäste aufpassen, Temple. Danke für Ihren guten Rat, Inspektor. Ich werde mich gelegentlich daran erinnern. Die Sitzung hat so lange gedauert. War irgendwas los? Ja, Dennis Harper ist da. Er wollte durchaus warten. Er ist in deinem Arbeitszimmer. So, ist was Besonderes? Er wollte es mir nicht sagen. Irgendetwas beunruhigt ihn sehr, habe ich das Gefühl. Mal sehen. Guten Abend, Harper. Guten Abend, Mr. Temple. Nehmen Sie, behalten Sie doch Platz. Danke, hoffentlich störe ich Sie nicht. Ich wollte gerne... Was haben Sie denn auf dem Herzen? Naja, ich habe in der Morgenzeitung von der Explosion gelesen und... Da stand, der Besitzer des Wagens sei ein Captain Smith. Es bedrückt mich sehr, dass Sie denken könnten, ich hätte etwas damit zu tun. Aber ich bitte Sie, wie käme ich denn dazu? Tja, schließlich habe ich Ihnen Paddy Smith im Albatros vorgestellt und Sie erinnern sich doch. Na ja, das war mir doch gleich ganz klar, dass Sie den Burschen kaum kennen, ne? Aha, nein, bestimmt nicht. Nein, da brauchen Sie sich gar keine grauen Haare wachsen zu lassen. Die Polizei war sowieso schon hinter dem her. Ach. Sonst noch was? Ja. Na, was denn? Ich habe heute Abend bei Konrads angerufen. Ich wollte eigentlich Betty mal wiedersehen. Ich sprach aber nur mit dem Vater und er sagt, sie ist wieder verschwunden. Ja, scheinbar weiß niemand, wo sie im Augenblick steckt. Aber das ist kein Grund zur Aufregung. Finden Sie nicht? Nein. Na, ich muss schon sagen, zuerst verschwindet sie, während ich in Bayern bin, und jetzt, wo ich wieder in England bin, verschwindet sie wieder. Die Polizei muss ja denken, dass ich dahinter stecke. Also darüber kann ich Sie beruhigen. Ich komme gerade von Scotland Yard, von der Sitzung. Ach. Ihr Name ist kaum gefallen. Entschuldigen Sie. Hallo? Mr. Temple? Ja? Hier spricht Dennis Harper. Ach. Ich würde Sie gerne kurz sprechen. Einen Augenblick mal bitte. Das ist aber höchst interessant. Da rufen Sie mich offenbar gerade an. Wieso? Ja, buchstäblich. Sie sind scheinbar hier am Apparat. Ich verstehe nicht. Warten Sie nur. Entschuldigen Sie, Harper, ich habe nur mein Glas weggestellt. Um was handelt es sich denn? Könnte ich Sie heute Abend noch sprechen, Mr. Temple? Es ist ziemlich wichtig. Ja, natürlich, mit Vergnügen. Ich möchte mit Ihnen über das Ja, ja, sagen Sie nur, wo und wann es Ihnen passt, Harper. Ich komme dann. Ja, lieber nicht mitten in London, wenn's geht. Wo Sie wollen. Wie wäre es, ginge es vielleicht am Nordufer der Themse? Etwa 100 Meter diesseits der Barnesbrücke? Ja. Da steht eine kleine Fabrik, gehört einer Firma Ryder & Taylor. Ryder & Taylor? Ja. Aha. Ja, ein Altpapierdepot. Ja. Könnten Sie dorthin kommen, Mr. Temple? Ja, warum nicht? Sagen wir um 12. Benutzen Sie bitte den Straßeneingang, nicht den vom Fluss. Schön, Harper. Hoffentlich finde ich's. Oh ja. Und behalten Sie es bitte für sich. Das ist wichtig. Ja, ja, selbstverständlich. Bis nachher also. Auf Wiedersehen. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich mit jemand telefoniert habe, der mir gegenüber im Zimmer saß. Soll das wirklich heißen, der Mann da am Apparat hat behauptet, ich zu sein? Ja. Das lässt sich nicht bestreiten. Aber zu welchem Zweck? Dreimal dürfen Sie raten. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht? Fabrik, zu der wir fahren, Fosper? Ja, Sir Graham. Die Fabrik liegt gleich da vorne. Man kann direkt anlegen. Sergeant, jetzt mal langsamer. Dann stellen Sie den Motor ab. Toll. Wir brauchen uns ja nicht direkt anzukündigen. Der Mann am Telefon hat gesagt, ich soll den Eingang von der Straße benutzen. Dann erwartet er uns ja wohl kaum vom Fluss. Hier muss es sein. Hart Steuerbord. Noch ein bisschen beidrehen. Noch ein bisschen. Stopp. Wollen wir mal aussteigen? Ja. Was soll denn das für eine Fabrik sein? Ich glaube, neuerdings wird sie nur als Lagerhaus benutzt. Ryder und Taylor, die handeln hier mit Altpapier. Psst. War da nicht was? Wahrscheinlich Ratten. Die gibt es hier haufenweise. Ich habe aber auch was gehört. Ruhig. Ich glaube, es kommt von oben. Da oben ist eine Tür. Ja. Oh, dort. Langsam, Olasberg. Ich gehe raus, Herr. Moment, Sergeant. Was mache ich? Es muss hinter der Tür sein. Soll ich aufmachen? Ja, Vorsicht. Da liegt einer. Licht. Schwer verletzt. Ja, den haben sie schön zusammengeschlagen. Das kann man wohl sagen. Tempel? Ja, ja, schon gesehen. Bleiben Sie an der Tür, Sergeant. Ja, Sir. Kennt ihn jemand? Schwer zu identifizieren. Vollkommen unkenntlich. Ja. Wollen wir mal einen Arzt rufen? Wird wenig Sinn haben. Augenblick mal. Dieser Anzug, der kommt mir doch bekannt vor. Wissen Sie, wer das ist? Hm? Das ist Captain Smith. Captain Smith? Sind Sie sicher, Temple? Ja, ja, ganz sicher sogar. Ich glaube, er will was sagen. Ich mach still. Der Doktor. Ja, was denn? Sie müssen, Doktor. Oh. Sergeant, schnell einen Arzt, los, los! Ja, Sir. Sergeant, warten Sie noch einen Augenblick. Ja. Smith! Paddy! Paddy! Ich glaube, der braucht keinen Doktor mehr, Sir. Der ist tot. Dann bestellen Sie eine Ambulanz, Sergeant. Jawohl, Sir. Das verstehe ich nicht, Sir Graham. Was hat denn dieser Captain Smith hier zu suchen gehabt? Na, das werden wir schon herausbringen, Olasberg. Glauben Sie, dass der Mann, der sich am Telefon Mr. Temple gegenüber als Harper ausgab, glauben Sie, dass der auch Captain Smith hierher bestellt hat? Ja, ich glaube, der hat Captain Smith hierher bestellt. Aha. Dann ist also Smith nicht Ihr Mann. Auch den haben wir zwar gesucht, aber... Aber er ist nicht der Chef, meinen Sie? Erraten, Ollersberg. Mhm. Der ist uns also wieder durch die Finger gegangen. Offensichtlich. Diesmal noch. Da muss was los sein, Sir. Vielleicht hat der Sergeant jemand gesehen. Polizeiwagen? Was? Wo? Haupteingang. Der Wind bläst das Feuer in unsere Richtung. Da draußen stehen Fässer voll Leinöl. Die explodieren wie Benzin. Ja, dann müssen wir raus. Vorne geht's nicht mehr. Wir müssen runter zum Fluss. Ja, und was ist mit Smith? Wollen wir den hier liegen lassen? Jeder Moment ist kostbar, Inspektor. Ja, ganz recht. Los, ja, da müssen wir ihn wohl da lassen. Los, los, raus. Naja, also alle dicht beisammen. Schnell, los. Vorsicht, breitet sich verdammt schnell aus, Sir. Man spürt die Hitze bis hierher. Wo ist denn Tempel und Ullersberg? Also, ich dachte, die werden direkt hinter uns. Vielleicht haben sie versucht, vorne rauszukommen, auf die Straße. Wir können gar nichts machen. Wir können unmöglich zurück. Das Boot muss vom Ufer weg. Hier ist es zu gefährlich. Also los, Sergeant. Lassen Sie den Motor an. Jawohl, Sir. Da! Da ist Ullersberg. Wo? Und Tempel oben auf dem Dach. Um Gottes Willen, die können sich aber nicht lange halten. Das Dach stürzt ja gleich ein. Ja, die müssen runterspringen. Haben Sie einen Lautsprecher an Bord, Sergeant? Mikrofon? Also geben Sie mal her und einschalten. Also. Ja, danke. Tempel, können Sie uns sehen? Ja, er winkt sogar. Tempel! Sie müssen herunterspringen. Sie müssen ins Wasser springen. Wir holen Sie heraus, Tempel. Jetzt springt Tempel, Gott sei Dank. Und hier ist Ullersberg. Ja. Feuerwehr, Sergeant. Das ist ja schon schnell, schnell. Ja, Sir. Ja. So, komm. Tempel. Ja, Tempel. So, danke. Vielen Dank, Sir. Sagen Sie, was war denn los? Wir hatten Sie aus den Augen verloren. Schließlich kamen wir da in so eine Art Gang und da brannte es plötzlich direkt vor uns. Und der einzige Ausweg war dann das Dach. Naja. Jedenfalls haben wir es geschafft, Tempel. Gott sei Dank. Peinlich gewesen, wenn Ihnen was zugestoßen wäre. Danke, Ullersberg. Auch mir wäre es peinlich gewesen, wenn Ihnen was zugestoßen wäre. Ullersberg, noch ein kleiner Whisky? Bitte, aber wenig, bitte. Fühlst du dich auch wirklich ganz in Ordnung, Paul? Keine Angst, Schätzchen. Nach einem heißen Bad und drei Whiskys ja, geht's schon immerhin mehr. Angenehm war es nicht. Ach, Paul, das habe ich ganz vergessen. Dr. Konrad hat angerufen. Er sagt, er weiß immer noch nichts von Betty. Er lässt fragen, ob du etwas von ihr gehört hast. Du hast gesagt, nein. Selbstverständlich. Ist doch merkwürdig, dass dieses Mädchen schon wieder verschwunden ist. Wer hat sie denn eigentlich zuletzt gesehen? Na, ich vermutlich. Und da hat sie nichts davon gesagt, dass sie jemand treffen will? Nein, nichts gesagt. Ob der Mann, der sich Ihnen gegenüber als Harper ausgegeben hat, ob der was mit der Sache zu tun hat? Das wäre denkbar. Und Sie können sich nicht denken, wer es war? Ich kann es mir sogar ziemlich genau denken. Ja? Wirklich? Mhm. Fritz Günther, glaube ich. Wer ist Fritz Günther? Das ist der Besitzer des Römer Hotels in Oberammergau. Aber wie kommen Sie auf Günther, Mr. Tempel? Ich habe da ein paar Erkundigungen eingezogen. Bei verschiedenen Filmstudios und Theatern, bevor er zur Bühne ging, ist er nämlich bei Varietés aufgetreten. Ja, so als eine Art Stimmenimitator. Ja, aber wie kommen Sie darauf, dass er jetzt in England ist? Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich weiß, dass er öfter mal rüberkommt. Also er tritt also noch auf? Nein, jetzt spielt er mit höheren Einsätzen, Sir Graham. Und etwas gefährlicher. Was soll das heißen? Ich habe Verdacht, dass er Agent ist. Eine Organisation für Rauschgiftschmuggel. Rauschgiftschmuggel und Erpressung. Habe ich recht, Olesberg? Vollkommen, Mr. Temple. Ich habe kurz vor meinem Abflug noch einen Bericht von Frau Klein bekommen. Von Frau Klein? Ja, ich wollte es nicht früher erwähnen, weil sie mich extra um Diskretion gebeten hat, aber jetzt kann ich es Ihnen ja sagen. Frau Klein gehört zur Interpol. Ach, sehen Sie, das überrascht mich nicht im geringsten. Mich schon, Frau Klein ist Agentin? Ja, eine sehr geschickte Agentin sogar. Sie hat uns dabei geholfen, auf die Spur zu kommen. Und das war gar nicht so einfach. Die Organisation hat ihre Spuren sehr raffiniert verwischt. Sie bedient sich nämlich viele Leute mit guten Namen. Ja, glauben Sie, dass auch Frau Günther in die Sache verwickelt ist? Nein, das glaube ich weniger. Ich habe sogar Grund zur Annahme, dass Frau Günther sich große Sorgen um ihren Mann macht. Und mehr sogar noch um ihren kleinen Sohn. Denn die Organisation hat ihr angedroht, man werde sich an das Kind halten, falls Fritz Günther die Anweisungen nicht befolgt. Wahrscheinlich war es Captain Smith, von dem die Drogen kamen. Und darum hat sie mich vor ihm gewarnt. Höchstwahrscheinlich, ja. Sie glauben aber nicht, dass dieser Fritz Günther der Chef der Bande ist? Nein, Sir Graham, das glaube ich nicht. Und Sie, Temple? Nein, da pflichte ich Ullersberg bei. Ich glaube es auch nicht. Nehmt's schon. Hallo? Sind Sie es, Temple? Ja, hallo, Vosper. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Unkraut verdirbt nicht, danke. Was gibt's Neues? Fritz Günther wohnt im Crescent Hotel in Knightsbridge. Aha. Ich lasse ihn von zwei Detektiven beschatten. Ja, gut. Glauben Sie, dass wir ihn bald kassieren können? Ja, schon. Schon, Inspektor. Wegen Mord. Mord? Ja, Mord an Gerda Hollmann. Na, das reicht. Gut, Temple, Sie hören wieder von mir. Wiederhören. Wiederhören. Was war denn das? Fritz Günther ist in London. Allein? Offenbar, von seiner Frau war nicht die Rede. Übrigens, draußen wartet Dennis Harper. Was will denn der schon wieder von dir? Diesmal will ich etwas von ihm. Du, ich glaube, du lässt uns besser allein. Ja? Und wie du willst, Paul. Ja? Die Morgenzeitung. Ah, danke, Charlie. Mr. Temple schon wieder auf der ersten Seite. So. Der Brand in Barnes gestern? Na, noch viel mehr. Schauen Sie hier die Daily News an, was die alles rausgebracht haben. Ach, zeigen Sie doch mal her, Charlie. Und Charlie, vergessen Sie nicht, was ich Ihnen gestern gesagt habe. Also das. Halten Sie die Haustür im Auge, ja? Das gilt immer noch. Und wie, Paul? Mr. Temple? Keine Sorge, ich bin schon auf meinem Posten. Sie haben die ganze Geschichte, Paul. Dr. Konrad, Betty Konrad, das Internat in Oberbayern. Tja, wie Sie das so schnell rausgekriegt haben. Der Berichterstatter nennt sich Howard Ross. Ach, lass mal sehen, Steve. Ein bisschen unklar, die Einzelheiten, aber manches, das hat er ganz gut geraten. Und Bilder hat er von fast allen Beteiligten, selbst von der armen Mrs. Weldon. Zeig mal. Was für ein gemeines Bild von Ullersberg. Na du, deins ist auch nicht gerade zum Verlieben. Du, weißt du was, Steve? Ich finde, du hast Unrecht. Die Einzelheiten sind sogar sehr präzise. Unter den Umständen hat doch die ganze Geschichte. Die Gräfin, den Mordversuch. Sogar Elliot Francis ist erwähnt. Ja? Mr. Harper. Ah, kommen Sie rein, Mr. Harper. Guten Morgen, Mr. Stem. Guten Morgen, Mr. Harper. Ach, Sie entschuldigen, dass ich gleich wieder fortlaufen muss. Ich muss nämlich zum Friseur. Ja, liebe. Also auf Wiedersehen, Mr. Harper. Auf Wiedersehen, Mr. Stem. Wiedersehen. Na, Harper? Sie haben mich kommen lassen? Mhm. Hoffentlich brauchen Sie nicht so lange. Ich muss um 9:30 Uhr im Büro sein. Und diese Besprechung ist für Sie wichtiger als Ihr Büro. So. Harper. Ja? Dieser Fall geht jetzt seinem Ende zu und für Sie ist das kein sehr günstiges Ende. Ich verstehe Sie nicht. Seit wann kennen Sie Howard Ross? Wen? Howard Ross, den Berichterstatter der Daily News. Ich weiß nicht, von wem Sie reden. Also passen Sie auf, Harper. Ich kenne Ross seit Jahren, ausgezeichneter Journalist, sehr zuverlässiger Mann. Ich brauche bloß das Telefon in die Hand zu nehmen. Ja, aber hören Sie, Temple. Mit diesen Zeitungsgeschichten, da habe ich nichts zu tun. Wirklich nicht? Nein. Quer über der ersten Seite haben wir hier Bilder von allen Beteiligten. Fotografien von jedem Einzelnen, außer von Ihnen. Das war wohl ausgemacht, was? Nein, das war es nicht. Das war reiner Zufall. Ich habe doch nur gesagt... Na, reden Sie ruhig weiter. Ich habe nichts zu sagen. Was soll ich überhaupt hier heute Morgen? Ich muss ins Büro jetzt. Setzen Sie sich hin. Hören Sie mal, Temple. Drohen lasse ich mir nicht. Also setzen Sie sich. Was wollen Sie von mir? Seit wann nehmen Sie eigentlich Heroin? Heroin? Na, hören Sie mal, Sie sind wohl von allen guten Geistern verlassen, was? Ich kenne die Symptome, lieber Freund. Sie wollen mich nur einschüchtern. So? Sie können nicht beweisen, dass ich auch nur... So? Ihr Freund Paddy, Captain Smith, der ist gestern Abend umgekommen. Ja, das weiß ich. Ja, und vorher hat er den Mund aufgemacht, ziemlich weit. Er hat mehrere Namen erwähnt, unter anderem auch Ihren. Aber Temple... Sie haben doch diesen Smith gekannt, der hat doch das Blaue vom Himmel gelogen, das ist doch... Im Sterben lügt man nicht. Ich glaube, es ist Ihnen nicht ganz klar, Harper, wie unangenehm Ihre Lage ist. Ach, was wollen Sie damit sagen? Also, falls Sie uns nicht helfen wollen, dann steht Ihnen eine Anklage auf Mord bevor. Auf Mord? Mhm. Was meinen Sie damit? Ich meine den Mord an Gerda Hollmann. Aber mit diesem Mord habe ich doch nichts zu tun. Aber Sie wissen, wer es war, nicht wahr? Nun ja, aber ich... Na? Na, ich glaube, Fritz Günther war es. Danke. Danke, und jetzt rate ich Ihnen eins. Gehen Sie zu Inspektor Vosper und legen Sie ein lückenloses Geständnis ab. Das wäre doch glatter Selbstmord. Wir passen schon auf Sie auf, bis wir euren Chef gefasst haben. Vor dem haben Sie ja solche Angst, nicht wahr? Das wird selbst Ihnen nicht gelingen, Tempel. Ach, warum sind Sie denn davon so überzeugt? Weil Sie ja gar nicht wissen, wen Sie fassen wollen. Na, dann schauen Sie mal... Hier in diese Zeitung rein. Sehen Sie die Fotografien hier auf der ersten Seite? Ja, natürlich sehe ich die. Den da will ich fassen, Harper. Habe ich recht? Ja. Ja, Sie haben recht. Tempel, ja? Ich glaube, wir bleiben am besten ein paar Minuten hier stehen. Gut, Sir Graham. Ich fahre mal ein bisschen mehr links ran. Hm. Ne, Stückchen geht schon. So, jetzt stopp. Also, Vosper, jetzt wollen wir noch einmal die Einzelheiten durchgehen. Hm? Sie haben den Hotelbesitzer gesprochen, ja, und alles mit ihm vereinbart. Jawohl, Sir Graham. Alles ist genau vereinbart. Ich habe sogar die Mikrofone selbst ausprobiert. Jedes Wort wird aufgenommen. Gut. Hoffentlich sind die Dinger nicht so auffällig. Nein, es ist ein ganz neues Modell. Sie sind kaum größer als ein Mantelknopf. Vosper, haben Sie die Sache dem Hotelier genau erklärt? Ich meine, ich musste ihn natürlich bis zu einem gewissen Grad ins Vertrauen ziehen. Aber ich glaube, der Mann ist zuverlässig. Schön. Da verlassen wir uns auf Ihr Urteil. Nee. Glauben Sie nicht, es wäre besser gewesen, diesen Dennis Harper unserem Freund gegenüberzustellen, anstatt... Nein, Inspektor. Das glaube ich nicht. Ja, Harpers Aussage haben wir ja schriftlich, wenn nötig. So, ja. Wie steht's mit der Zeit, Vosper? Wir haben noch ungefähr eine Stunde, Sir. Und wir brauchen bis zum Hotel etwa 20 Minuten. Dann fahren wir doch lieber besser weiter, falls der Herr vielleicht zu früh kommt. Ja, das wäre natürlich dumm. Sehr dumm. Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Mr. Temple erwartet mich. Mein Name ist Frenz, Elliot Frenz. Mr. Frenz, ja, natürlich. Zimmer Nummer 4 im ersten Stock, danke, wenn ich bitten darf. Ich lasse Sie hinführen. Nein, danke, ich finde schon. Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Ich habe eine Verabredung mit einem Mr. Temple. Oh ja, wie ist Ihr Name, bitte? Dann rufe ich im Zimmer an und frage... Sie brauchen gar nicht anrufen, er erwartet mich. Mein Name ist Ullersberg. Ja, gut. Wollen Sie bitte hier Platz nehmen? Die Herren sind auf Zimmer Nummer 4. Ja, wird es lange dauern? Nein, nicht sehr lang. Dr. Conrad? Machen Sie die Tür zu. Sie kommen spät. Spät? Wieso? Ich wusste ja gar nicht, dass Sie hier sind. Reden Sie doch keinen Unsinn, Franz. Also, wo ist Betty? Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit sie aus Bayern fort ist. Sie lügen. Sie haben sie schon einmal entführt und bei ihrer Gräfin behalten. Jetzt haben sie es wieder getan. Also, wo ist sie? Seien Sie doch vernünftig, Konrad. Sie wissen doch, warum ich sie damals entführt habe. Um diese Briefe von Ihnen zu bekommen. Um mich frei zu machen von Ihnen. Na? Und habe ich Ihnen die Briefe und Dokumente vielleicht nicht gegeben? Wollen Sie jetzt einen Erpresser spielen, ja? Ach Gott, hören Sie, Konrad, ich weiß nichts von Betty. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Nein. Nein. Warum haben Sie mir dann diesen Brief geschickt mit Bettys Handschuh? Was? Welchen Brief? Stellen Sie sich doch nicht so dumm. Bitte, hier. Dieser Handschuh wird beweisen, dass Betty bei mir ist und nicht in Gefahr. Falls Sie Ihre Tochter wiederhaben wollen, treffen Sie mich morgen früh um 11.30 Uhr in Pointers Hotel in Maidenhead, Zimmer 4, Elliot Friends. Kann ich die Unterschrift mal sehen? Bitte? Na? Die Unterschrift ist sehr ähnlich. Aber diesen Brief habe ich nicht geschrieben. So. Also jetzt passen Sie mal auf, Franz, ja? Sie haben mir schon einmal Schwierigkeiten gemacht. In Bayern. Sie erinnern sich doch, nicht? Das heißt, ich habe Schwierigkeiten gemacht. Sie haben sich geweigert zu tun, was ich wollte. Natürlich habe ich mich geweigert. Sie haben meine Krankengeschichte und die Akten dazu benutzt, mich zu erpressen. Ich habe mich bereit erklärt, zu bezahlen, aber nicht für Sie zu arbeiten. Und so steht es immer noch. Sie sollen gar nicht für mich arbeiten. Ich verlange nur, dass Sie Betty freilassen. Und wenn nicht? Was dann? Ich habe Fotokopien Ihrer Krankengeschichte. Die kauft mir jede Zeitung ab. Also, Konrad, ich kann Ihnen nur die Wahrheit sagen und hoffen, dass Sie vernünftig genug sind, mir zu glauben. Ich habe Betty nicht gesehen, seit sie in London ist. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, wo sie jetzt steckt. Ist das wahr? Ich schwöre es Ihnen. Und dieser Brief? Ja, der ist mir völlig unklar. Ich weiß nur, dass ich ihn nicht geschrieben habe. Ja, wer dann? Ich bin aufgefordert worden, Paul Temple hier zu treffen. Er rief mich an und schlug vor... Temple? Ja? Temple hat Sie angerufen. Ja, ja, gestern Abend. Um Gottes Willen. Ja, was ist denn los? Er hat diesen Brief geschickt. Er hat uns hier zusammengebracht. Er wusste, dass wir sofort anfangen würden, über die ganze Sache zu reden. Was haben Sie denn jetzt? Es muss hier irgendwo sein. Was suchen Sie denn? Ein Mikrofon. Hier! Hier ist es. Hier. Mein Gott. Die sind alle nebenan. Ja. Ja, was jetzt? Weg! Verdammt, die Tür ist verschlossen. Dann lassen Sie mich doch mal versuchen. Ich sage es Ihnen ja, von außen abgesperrt. Verdammt, jetzt kommen Sie. Ah, guten Morgen, Dr. Konrad. Na, nur nicht den Kopf verlieren, weg mit dem Revolver, ja? Den geben Sie lieber mal mir, Doktor. Stehen bleiben. Alle. Moment mal. Ich schieße. Weg, Fritz! Konrad, um Himmels Willen! Machen Sie sich noch schlimmer! Hey, ihr läuft schon Fenster! Runterspringen! Ist ja gar nicht so hoch. Ist schon passiert. Ach, jetzt läuft er zum Parkplatz. Zu dumm. Siehst du? Meine Leute stehen auf der anderen Seite. Ist er wieder zur Straße zurückgelaufen. Hey, ja. Preston, halten Sie auf! Ich. Charters! Wo ist denn sein Wagen? Er kommt drüben beim Eingang. Er kommt gleich hin. Ja. Ja, das fürchte ich auch. Ja, der Wagen steht in der falschen Richtung und wenden kann er nicht mehr. Mhm. Stell in unseren Wagen und ihm nach. Los. Doch eine Sackgasse. Ja, natürlich. Die Straße hört am Fluss auf. Da muss er hier umdrehen. Ja. Langsam, langsam, langsam, langsam. Vorsichtig, halt. Vorsichtig. Der ist ja verrückt. Im Tempo kann er ja gar nicht mehr bremsen. Der fährt ja direkt in den Fluss. Verdammt. Schon passiert. Der muss direkt die Böschung runtergestürzt sein. Tatsächlich. Direkt in den Fluss. Ja. Wenn der Aufprall ihn nicht getötet hat, da ist er jetzt bestimmt ertrunken. Der Wagen, der steckt doch sicher ganz tief im Schlamm. Ja, aber wir müssen es mit Sicherheit feststellen. Vosper, verständigen Sie die Feuerwehr und das Unfallkommando. Jawohl, Sir. Gut. Kommen Sie, Tempel. Hier sind wir nicht mehr nötig. Ja, ich glaube auch. Konrad hat uns die Arbeit abgenommen. Wollen Sie bitte einen Augenblick warten? Ich sage Riefendecker, ja, dass Sie bitte da sind. Dankeschön. Ach, vielleicht nehmen Sie Ihre Blumen gleich mit, Schwester, ja? Ja, gerne. Ich stelle sie gleich in eine Vase. Dankeschön. Das ist lieb. Sag mal, ist die... Hat Gräfin Decker dir am Telefon irgendwas angedeutet? Warum sie dich sprechen will? Nein, aber es schien ja sehr daran zu liegen. Ich habe versprochen, dich so bald wie möglich herzubringen. Wie kam sie dir vor? Einigermaßen ruhig? Ja, durchaus. Sie meinte, in einer Woche ist sie wieder auf den Beinen. Aha. Na, dann, ja. So, Sie können jetzt kommen, Mr. Ja? Ja, danke. Ich gehe voraus. Ja? Mr. Tempel. Guten Tag, Gräfin. Was für herrliche Blumen, Mrs. Tempel. Ja, ich hoffe, Sie machen Ihnen Freude. Sie sehen ja wieder ziemlich blühend und gesund aus. Ja, mir geht's viel besser. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Mr. Tempel, stimmt es, dass die Polizei Elliot Franz festgehalten hat? Ich habe es übers Radio gehört und das macht mir schreckliche Sorgen. Ich dachte, Sie hätten sich mit Mr. Franz ernstlich überworfen. Ach, das war doch nur eine kleine, wie soll ich das nennen? Eine kleine Meinungsverschiedenheit, nicht wahr? Ja. Weiter nichts. Sehen Sie, Elliot ist ein grundanständiger Mensch, Mr. Temple. Glauben Sie mir bitte, er ist keines Verbrechens fähig. Na ja, er schien ja allerdings ziemlich tief in eins verstrickt zu sein. Ja, das weiß ich. Aber zum Teil bin ich daran schuld. Sehen Sie, schon bald nachdem er zu mir nach Garmisch kam, habe ich bemerkt, dass ihn irgendetwas sehr bedrückt. Und eines Abends habe ich ihn dazu gebracht, mir alles zu erzählen. Nämlich, dass dieser Psychiater, dieser Dr. Konrad, ihn schon lange erpresst. Wegen seiner früheren Krankheiten, Sie wissen ja, nicht? Ja, ja. Und dass er daraufhin von Elliot verlangt hat, er soll in Bayern die Verteilung von Rauschgift organisieren. Elliot war ganz verzweifelt. Tja, und dann sind Sie auf diesen etwas merkwürdigen Ausweg gekommen. Ja, ich habe gesagt, dass es nur einen Weg gibt, mit so einem skrupellosen Menschen fertig zu werden, und das ist, ihn selber in die Zange zu nehmen. Ja, dabei ist Ihnen eingefallen, dass Konrad eine Tochter hat. Richtig. Ja. Und sie war ja auch sozusagen schon da, ich meine direkt vor der Haustür. Naja. Der Plan für Bettys Entführung entstand dann beinahe ganz von selbst. Sie ist also wirklich zu Ihnen gekommen an jenem Nachmittag? Ja, natürlich. Und Elliot hat Konrad erklärt, dass Betty nur wegen gewisser Papiere und Briefe freigelassen würde. Und dann ist Dr. Konrad von London nach Bayern gekommen. Ja, er ist nach Bayern gekommen und wollte Elliot unter Druck setzen. Aber wir wussten ja, dass Konrads einziger schwacher Punkt seine Tochter war. Ja, und Betty ist ja auch wirklich ein reizendes junges Mädchen. Ja, beinahe zu reizend, nicht wahr, Gräfin? Ach so, davon hat Elliot Ihnen also auch schon erzählt. Aber nein, ganz törichte Vermutung von mir. Hat er erwähnt und dass Sie im Ärger abgereist seien. Ja, nichts. Ja, es war höchst kindisch von mir. Das ist mir jetzt alles klar. Denn das Ganze war doch schließlich nur eine Backfischwärmerei von Betty. Aber ich war wirklich eifersüchtig. Obwohl ich zugeben muss, dass Elliot die ganze Sache eigentlich gar nicht ernst genommen hat. Naja, jedenfalls gut, dass Sie jetzt ganz unbefangen darüber reden können, nicht wahr? Ja, ich hatte hier viel Zeit zum Nachdenken. Oh, entschuldigen Sie, wir haben Sie unterbrochen, nicht wahr? Ja, also Elliot und ich, wir hatten Betty in Obhut. Und wir haben versucht, es ihr so nett und gemütlich zu machen wie möglich. Sie gehörte eigentlich ganz zur Familie. Aber das war wahrscheinlich falsch. Wieso war das falsch? Weil sie eines Tages eine Unterhaltung zwischen Elliot und mir über Dr. Konrad aufgeschnappt hat. Und dabei hat sie die ganze Wahrheit über ihren Vater erfahren. Ach so. Ja, ja, das war ein furchtbarer Schock für das Kind. Lässt sich denken. Ja. Ja, aber jetzt kommt das Raffinierteste. Nachdem wir Betty nach England geschickt hatten, bekam ich einen Brief von Konrad, also von ihrem Vater, dass sie sich schrecklich nach Elliot sehne. Also Konrad wollte Unfrieden stiften zwischen Ihnen und Elliot Franz. Ja, offensichtlich. Ich habe mir zwar nie Illusionen über Konrad gemacht, aber mit diesem Brief brachte er mich doch etwas aus der Fassung. Ich war eben richtig eifersüchtig. Ich machte Elliot eine Szene und ich beschloss, nach London zu fliegen und Ihnen, Mr. Temple, die ganze Sache zu erzählen. Tja, und hier hat Ihnen dann dieser freundliche Herr, dieser Captain Smith, ziemlich übel mitgespielt. Oh ja, den Moment werde ich nie vergessen. Wissen Sie, wie er mit seinem Revolver hinter dem Vorhang hervorkam? Ich wollte um Hilfe schreien, ich wollte... Ach, Sie müssen das einfach vergessen, glaube ich. Ja. Jetzt habe ich nur noch Angst um Elliot. Sie brauchen sich da gar nicht zu beunruhigen, wegen Mr. Franz. Die Polizei hat ihn nur verhört, weil wir da eine Tonbandaufnahme gemacht hatten. Von einer Unterhaltung zwischen ihm und Dr. Konrad. Wirklich? Mhm. Da bin ich aber sehr froh. Ja, bitte? Verzeihung, Mr. Franz ist da. Darf ich ihn herein? Sehen Sie, da ist er. Da ist er. Elliot. Guten Tag, Mr. Franz. Also, ich glaube, es ist... Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist wohl besser, wenn wir jetzt gehen. Also, gute Besserung. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Elliot. Feuer geben, Sir Graham. Ihre Zigarre ist meiner aus. Danke, Temple, das ist nicht nötig. Tja, heute haben wir ja allerhand hinter uns. Ja, das stimmt. Und ich kann Ihnen gar nicht genug danken, Sir Graham. Oh. Und natürlich auch Ihnen, Mr. Temple. Diese Rauschgiftsache hat uns sehr viel Kopfzerbrechen gemacht in München. Naja. Ullersberg, jetzt können Sie sich über den Mord an Gerda Hollmann den Kopf zerbrechen. Tja. Damit haben wir Gottlob nichts mehr zu tun. Ja, Gerda Hollmann ist zweifellos von Fritz Günther auf Befehl von Dr. Konrad ermordet worden. Der Doktor hatte erfahren, dass Frau Klein eine Interpol-Agentin ist und er fürchtete, sie könnte Gerda ausfragen und sie zu einem Geständnis bringen, das glaube ich. Ja, ja, so war es, ohne jeden Zweifel. Frau Klein hatte ja bereits einen gewissen Verdacht gegen Konrad und daher auch ihr Interesse an Betty. Hm, ja, aber warum hat man dem toten Mädchen den blauen Mantel angezogen? Weil Konrad einen Zusammenhang vortäuschen wollte zwischen dem Mord und Frau Kleins Atelier. Hm. Wir sollten unsere Nachforschungen in Bayern weiterführen. Nicht in London. Aha. Übrigens, Sir Graham, wissen Sie inzwischen, wo Günther steckt? Nein, leider noch nicht. Ja, und wie steht es mit Dennis Harper? Wir mussten ihn natürlich verhaften, aber er wird wohl mit einer verhältnismäßig kleinen Strafe davonkommen. Ja, für Konrad war er soweit ein ganz brauchbarer Spießgeselle, aber wie fast alle diese Rauschgiftsüchtchen hatte er nicht die Energie, größere Sachen konsequent durchzuführen. Als Günther uns damals bei Innsbruck in diese Falle lockte, da brachte Harper es ja auch nicht über sich, ganze Arbeit zu leisten. Er schoss nur mit Platzpatronen. Ja. Und seither war er in beständiger Angst, dass Konrad ihm sein Heroin vorenthalten könnte. Im Albatros-Club, damals wollte er sich von Smith gerade wieder was geben lassen. Ja, Konrad benutzte den Albatros-Club als Auslieferungszentrale für sein Rauschgift. Ja, aber warum hat er uns dann selbst dorthin geschickt? Er war es doch, der uns Bettys angebliche Mitgliedskarte brachte. Deswegen sind wir doch hingegangen. Ja, das wollte er aus zwei Gründen. Erstens, um Harper richtig einzuheizen und zweitens, um diesen Anschlag zu inszenieren mit Captain Smith. Und wer, meinst du, hat uns bei Garmisch auf dem Weg zu Gräfin Decker in den Graben gezwungen? Das war vermutlich Fritz Günther. Ja, ich nehme an, er wusste von Konrad, dass wir in Garmisch waren. Temple, eins verstehe ich nicht. Was hatten die Cocktailstäbchen zu bedeuten? Oh Gott, die hat Fritz Günther so als eine Art Erkennungszeichen verteilt an die verschiedenen Mitglieder der Organisation. Ne? Ja, die Verbindung untereinander herzustellen. Aber warum bekamen wir sie damals in Maidenhead serviert? Ja, das war eigentlich sehr raffiniert eingefädelt. Konrad wollte uns neugierig machen, damit wir auch ganz bestimmt zu seinem Landhaus nach Datchet fuhren. Und da wartete nämlich sein amerikanischer Helfershelfer, dieser Dale Black. Ja, das war der Tote. Ja, ja, ganz recht. Ja. Sollte uns da ohne Aufsehen aus dem Weg räumen. Und zu unserem Glück fand Captain Smith die Gelegenheit dort sehr günstig, um seinerseits einen unliebsamen Rivalen zu beseitigen. Ja, ja, genau. Nämlich diesen Dale Black. Hm. Und Konrad selbst hat schließlich Smith umgebracht. Ja, weil die Sache mit der Zeitbombe nicht geklappt hat. Erinnern Sie sich nicht, dass Smith uns ganz zuletzt noch auf Dr. Konrad hinweisen wollte? Seine letzten Worte waren doch, Sie müssen Dr. Konrad fassen. Das wollte er natürlich sagen. Ja, ja. Und was sollte die Postkarte, die wir in Datchet gefunden haben? Das war nur eine Abschrift von der, die Betty bekommen hatte. Der Doktor hatte sich da von einem Hausmädchen des Internats Abschriften von Bettys ganzer Korrespondenz machen lassen. Und diese Post ging dann nach Datchet, adressiert an Mrs. Conrad. Herein! Ah, kommen Sie rein. Vosper, kommen Sie. Danke. Kommen Sie näher, setzen Sie sich. Dankeschön, danke schön. Ja. Ich wollte Ihnen nur berichten, dass wir Fritz Günther verhaftet haben, Sir Gahan. Ach, das ging auch sehr gut. Und wo? In einer Telefonzelle. Gerade als er dabei war, Sie, Sir Graham, zu imitieren. Was ist das? Das ist eine Unverschämtheit. Ja, und zwar gab er Anweisungen an Kollegen Digby in Scotland Yard, die Jagd nach Günther abzublasen. Er hat es so geschickt gemacht, dass Digby darauf hereingefallen ist. Er wollte schon den entsprechenden Funkspruch durchgeben. Also jetzt brauchen Sie wohl auch was zu trinken, Inspektor. Das kann man wohl sagen. Einen großen Whisky, wenn ich bitte. Den sollen Sie haben. Nur eine Frage noch. Also jetzt ist aus mit Fragen, Liebling. Ganz und gar aus. Hoffentlich gilt das nicht auch für mich. Ich wollte nämlich noch gern eine Frage stellen. Und zwar an Sie, Mrs. Temple. Ja, bitte, Ollersberg. An mich, Herr Ollersberg? Ja, an Sie, Mrs. Temple. Im Verlauf unserer gemeinsamen Arbeit habe ich mich oft mit Ihrem Mann unterhalten. Und er hat mir allerhand von Ihren früheren Fällen erzählt. Und auch davon, dass Sie, Mrs. Temple, immer mit einer gewissen weiblichen Intuition. Nein, ich meine das ganz ernst, dass Sie immer gleich eine bestimmte Person in Verdacht hatten. Ja, schon, aber gestimmt hat das keineswegs immer. Ja, das weiß ich schon, Mrs. Temple. Ja, und was wollten Sie mich fragen, Herr Ollersberg? Ja, sagen Sie mir ganz ehrlich, hatten Sie nicht mich in Verdacht? Sie, Herr Ollersberg? Ja. Du meine Güte, nein, wie käme ich denn dazu? Na, Steve? Hand aufs Herz.